Diese schreckliche Beschreibung könnte man schon auf diese amerikanische Welt des Mestizentums anwenden, auf den Niedergang und die Degenerierung der nordischen weißen Menschen, die auf der Erdoberfläche verlassen waren und sich mit den farbigen Völkern, den Mongolen und Negern vermischten. Von ihrer Ursprungsheimat durch Ozeane getrennt und ohne den Schutz ihrer hyperboreischen Führer, den allmächtigen Siddhas. Die Gefahr der Vermischung gab es für wahr für die Templer nicht, weil sie ledig waren, aber es gab doch die Gefahr des schnellen Aussterbens aus eben demselben Grund, wenn sie schon nicht das Geheimnis des ewigen Lebens gefunden hatten, enthalten im Mysterium und Besitz des Gral. Und im Geheimnis des Siegels, Secretum Templi, die Rune Hag-Al, die Rune Odal, Odin, Wotan. Die ältesten Weisen des Volkes der Xochimilkes, die Quilastli, besaßen alte aufklärende Manuskripte, die sie Moctezuma zeigten, als die Spanier ankamen. Darin war die Ankunft der weißen Männer angesagt, denn sie waren bereits gekommen. Das war die Erfüllung der ewigen Wiederkehr. Jedoch waren sie vordem in Adlern gekommen, die wie der Wind flogen. Daher die gefiederte Schlange Quetzalcoatl. Es waren damals weder die Templer noch die Wikinger, sondern andere, viel frühere, die Hyperboreer, die ersten von allen, die dorthin durch die Luft in Vimanias, den fliegenden Scheiben, die heute UFOs genannt werden, gekommen waren. Und die wieder nach innen und außen hin der Erde aufbrachen. Sie waren es, die die Originalkarte, die man heute die von Piri Reis nennt, auf der die Welt von oben gezeigt wird, gezeichnet haben. Und auch die Urheber der Kennzeichen von Nazca. Und das, was einmal war, hat sich bereits wiederholt, als der Führer mit den Seinen den anderen Pol in einer Schlange aus Feuerfedern, in einem Vogel aus Gold, in einer Lichtscheibe erreichte, innen und außerhalb der Erde. Die Templer waren mit ihren Schiffen aufgebrochen, ohne zu wissen, wohin sie kommen würden, in welchen Hafen in dieser weiten Welt. Die Wikinger waren schon nicht mehr in Tiahuanaku, aber ihr geheimer Großmeister, der des Siegels, erwartete sie in seiner uneinnehmbaren Zufluchtsstätte, in seinem irdischen Paradies. Derselbe, der den Führer empfing, auch mit dem Gral. Diejenigen, die über See hierher gekommen sind und an der Erdoberfläche blieben, können den Schutz der unsichtbaren Siddhas erwarten, wenn sie das Gedächtnis eines reinen Blutes bewahren und werden vielleicht im Augenblick höchster Gefahr und Sorge Aufnahme in den Zufluchtsstätten der Anden finden. Die geheimen Städte befinden sich viel weiter im Süden, dort, wo der ehemalige Nordpol zum astralen Pol wurde. Pedro Sarmienta de Gamboa. Bei der Eroberung Amerikas, die wir hier Kreuzzug gegen den Gral nannten, handelten die Nachfahren der alten Goten, die West- und Ostgoten, ohne genau zu wissen, warum sie es taten, in der Überzeugung, dass sie gekommen waren, um für den Glauben zu kämpfen, das Reich Kastilien zu vergrößern oder Ehre und Reichtum zu finden. Sie haben hier Heldentaten vollbracht. Sie kämpften nicht so sehr gegen die Einheimischen dieser Länder, als gegen die Erde, das Unbekannte, das Finstere, das Fürchterliche. Da viele von ihnen unwissend, ungebildet, ja sogar grob waren, haben sie großartige Dinge, Schätze und Dokumente von hohem Wert zerstört. Hierbei wurden sie von einer verborgenen und finsteren Hand geführt, die vor allem die Spuren der weißen Götter, der außergalaktischen Tradition, die der echten Söhne der Venus und der schwarzen Sonne verwischen wollten. Wir gehen weiter zu dem äußersten Süden, noch viel weiter nach Süden. In das Vizekönigreich von Peru erscheinen gelehrte Männer jener Zeit, Anwälte, auch Leute von Adel. Es wird ernsthaft erörtert, ob Spanien das Recht hat oder nicht, die Inkas auszurauben. Wahrlich spät, nachdem beinahe schon alles zerstört worden war. Es ist auch wahr, dass die Spanier nach Cuzco gelangt waren in einer Zeit des völligen Niedergangs des Imperiums und des Geschlechtes der Inkas. In demselben Augenblick, als der letzte Inka durch einen betrügerischen Bastard entthront wird. Huascar war ein Gefangener Atahualpas, der die gesamte Sippe töten und die Spuren des polaren Stammes verwischen ließ, damit niemand mehr die heilige und geheime Sprache erinnere, mit der sich nur die Inkas untereinander verständigten. Eine Sprache, die vom Vater auf den Sohn mündlich überliefert wurde und die Atahualpa nicht kannte. Also waren die Spanier nicht allein an der Zerstörung der Spuren beteiligt, wenigstens nicht in den Ländern, die zum Inka-Reich gehörten. Von allen jenen Eroberern des 15. und 16. Jahrhunderts, der mit dem größten Schein eines Nimbus, eines Martyriums und Verhängnisses umgeben ist wie kein anderer, wobei er ein weiser Kosmograph, gebildet in klassischen Büchern, ein Anhänger Platons, ein typischer Mann der Renaissance, der Literatur und Abenteuer, Entdecker von Ländern und Meeren, ist Don Pedro Sarmiento de Gamboa, diesem Süden der Welt verbunden, durch die unkalkulierbare Tragödie, die er in der Magellanstraße erleben musste, wobei er der Erste war, der diese von Westen nach Osten im Jahre 1579 durchsegelt hat. Seit dem Jahre 1947, als ich auf einem Schiff der chilenischen Kriegsmarine in die Antarktis fuhr, begleitet mich dieses außergewöhnliche Wesen. Ich stieß auf ihn in Punta Arenas und sein Unglück hat mich zutiefst bewegt, so sehr, dass ich mich entschloss, ihn in jenen Kontinent des ewigen Eises mitzunehmen, um zu sehen, ob wir nicht gemeinsam die Angelegenheiten des Schicksals meistern und die Oasen der warmen Gewässer entdecken könnten, sowie die polaren Zugänge zur hohlen Erde und die Stadt der Cäsaren, wo er auf jeden Fall seinen Eintritt bereits erzwungen hat. Nie mehr habe ich ihn, noch hat er mich verlassen. In meinen Büchern »Wer ruft in dem Eise«, »Die nicht vorhandene Blume« und »Nos«, »Buch der Wiederauferstehung«, kehrt er immer wieder. Was verbindet mich so innig mit Don Pedro? Etwas Großes der hispanischen Überlieferung in ihrer westgotischen Wurzel. Die Beherrschung, heldenhaft mit dem Schicksal und gegen das Verhängnis zu kämpfen, wie mit jener Riesenwelle, die Atlantis überflutete. Und auch der Glaube an das Vorhandensein von eigentlich nur erträumten Dingen, an verschwundene Kontinente und an alles, was dies an Enttäuschungen bringt, obwohl man es nie zugibt. Pedro Sarmiento de Gamboa hat fest an die Existenz von Atlantis geglaubt. Und wenn er daran glaubte, dann hat er auch sicher an die verzauberten Städte gedacht und an viele andere Dinge, die an Alchemie und Magie grenzen. Deshalb überwachte ihn die Inquisition.